ist so eilig, ist so leer, ist so viel zu schnell gesagt, als dass du damit wirklich was meinst. Wenn du mir sagst, dass du liebst, weiß ich dann, was das heißt, was du damit beschreibst. Wir sind bereit zum Erschießen, ich geb dir mein Wort. Sag ja und ich sehe gelangweilt zum Beispiel.